Aua, Scherben, Schengas, Azza. Fest ist der Schritt, fest ist der Tritt. Links, zwei, drei, vier, jeder möchte mit. Und so marschiert man heute in jedem Städtchen. Und davon träumt heute jedes deutsche Mädchen. Denn die schwarze SS und die braune SA hat was jeder heute gefällt und ist das Schönste auf der Welt. Thank you. selbst, wenn es deine Toten ehrt. Über jeder Bewegung steigt ein Mann als Symbol auf. Und die Bewegung tut dann gut daran, dieses Symbol rein und unversehrt zu erhalten. Heute ist es billig und bequem, hinter den Toten zu treten und ihn zu leichten Effekthaschereien zu missbrauchen. Da aber treten wir an und dulden das nicht. Denn nicht um Effekte zu haschen, ist dieser junge Student in den Tod hineingegangen. Nicht lachend, sondern sich der Bitterkeit des Todes sehr wohl bewusst, aber sie auf sich nehmen, weil es für Deutschland und weil es für das deutsche Volk notwendig war. Wir, die Lebenden, die wir diesen Toten unseren Kameraden nennen durften, wir haben nicht nur ein Recht, sondern wir haben die Pflicht, das Andenken dieses Toten rein und unversehrt zu bewahren. Wir sind seine Beschützer, wenn eine feile Tagesmeinung wagt, sich an ihn heranzuschleichen. Wir haben dafür zu sorgen, dass er bleibt, was er war. Wir müssen vor ihn hintreten, wenn heute eine billige Meinung, die früher mit uns nichts zu tun hatte, glaubt, sein Bild und sein Andenken verfälschen zu können. Dieser Tod ist für die Nation gestorben. Sein Lied hat er für das deutsche Volk gedichtet. Sein Leiden und sein Hinsiechen ist ein Opfergang für die Zukunft von 66 Millionen gewesen. Wenn wir das nicht unversehrt erhielten, wer sollte es nach uns tun? Wenn wir sein Bild nicht unverfälscht der Zukunft überreichen wollten, von wem könnten wir es anders verlangen? Und deshalb kann ich deine Kameraden nur bitten, in deinem Geiste vorwärts zu marschieren, sich nicht beirren zu lassen durch eine feile Tagesmeinung, sich nicht vom Wege abdrängen zu lassen durch billige Popularitätshascherei. Wir sind nicht gekommen, der öffentlichen Meinung zu dienen. Wir sind gekommen, der Wahrheit das Wort zu geben. Und ich glaube, ich darf mir ein Urteil darüber anmaßen. Nicht einmal, ein Dutzendmal habe ich in diesem einsamen Zimmer gesessen und die Todeskämpfe unseres jungen Kameraden miterlebt. Ich habe seine Sorge um die Bewegung und um die Zukunft unseres Volkes aus seinem eigenen Munde vernommen. Ich habe versucht, ihm das Sterben leichter zu machen im Hinblick auf die Größe unseres Werkes, das getan werden musste. Ich glaube, die nationalsozialistische Bewegung hat sich seines Opfers würdig erwiesen. Sie ist ihren Weg gegangen, ohne nach links und ohne nach rechts abzuweichen. Sie hat die Fahnen heilig gehalten, für die er gestorben ist. Aus dem furchtbaren Leid, das seine Angehörigen und die ganze Bewegung erfüllte, als er von uns ging, ist die Freiheit unseres Volkes emporgestiegen. Und das Lied, das damals nur kleine in Hinterzimmern der Kneipen gastierende Gruppen und Sekten sangen, das Lied ist heute zum Sehnsuchtsschrei einer ganzen erwachten Nation geworden. Es tut gut für uns alle, wenn wir uns oft und innig an jene Zeit erinnern. Es tut gut für uns alle, wenn wir in stillen Augenblicken uns vorzustellen versuchen, wie Deutschland einmal ausgesehen hat und wie es einmal in Zukunft aussehen soll. Und deshalb glaube ich, werden wir das Andenken dieses Toten am besten gerecht, wenn wir in seinen Fußstapfen fortschreiten. Auch diese Bewegung hat Menschen verbraucht. Sie musste das, um zum letzten Ziele zu kommen. Diese Menschen gingen schon in die Unsterblichkeit ein. Man wird von der Wiedererhebung des deutschen Volkes in Zukunft niemals reden dürfen, ohne des Namens Horst Wessels Erwähnung zu tun. Und so bitte ich euch denn, meine Kameraden, haltet diese Fahnen hoch und heilig. Bleibt, was ihr seid, lasst euch nicht in eurem geraden Sinn erschüttern durch billige Lobeshymnen derer, die nie bei uns waren, wenn es gefährlich war und die auch wieder gehen werden, wenn es wieder einmal gefährlich würde. Sondern haltet zu denen, die bei euch standen in der Gefahr und dient treu den Ideen, die die Gefahr überwinden halten und die euch auch allein nur die Kraft geben werden, kommende Gefahren überdauern. Das Lied, das unser Kamerad uns hinterließ, ist nun unser Lied geworden. In seinem Sinne und in seinem Geiste haben 66 Millionen sich in herrlicher Wiedergeburt neu erhoben. Deutschland steht wieder groß und stolz und ehrlich da. Die Fahnen, die man damals von seinem Sarge herunternahm, sind jetzt auf den Zinnen des Reiches aufgegangen. Große erfüllte Aufgaben liegen hinter uns, größere unerfüllte liegen vor uns. Wir werden sie nicht nur meistern mit Klugheit und Intelligenz, wir werden sie nur meistern, wenn zu Klugheit und Intelligenz auch Mut und Charakter hinzukommen. Das aber zu pflegen ist jedermanns Sache. Des Mannes von der Straße, des Mannes, der in Reih und Glied marschiert, des einfachen Mannes aus dem Volke, der an Schraubstock und Maschine steht. Das alle zu lehren sind wir gekommen. Damit alle zu erfüllen war unsere Aufgabe. Und diese Aufgabe wird bis zur letzten Konsequenz durchgeführt. Ihr, meine Kameraden, tragt das Andenken unseres Toten auf euren Händen. Wenn ihr dieses Zimmer betretet, das wir seinem Gedächtnis geweiht haben, so versenkt euch in Schmerz und Wehmut, aber auch in Stolz darüber, dass der Tote unser war. Und denkt an die Kameraden, die damals, als Horst Wessel in den letzten Todeskrämpfen lag und sie noch einmal sehen wollten, die damals auf bloßen Füßen an seiner Türe vorbeigingen, um den Toten nicht mehr zu stören. Damals waren wir eine verschworene Gemeinschaft. Diese verschworene Gemeinschaft wollen wir bleiben. Man kann keine Not und keine Gefahr uns etwas anhaben. Liebet die Freunde und Kameraden, die damals zu uns standen. Und habet Acht, dass das, was wir sind und was wir wollen, niemals verfälscht werden kann. Wenn wir bleiben, wie wir sind und wie wir waren, dann werden wir das Wort unseres Toten wahr machen können. Und in diesem Sinne, meine Kameraden und Parteigenossen, bitte ich euch, dem Spruch des Toten gerecht zu werden, in seinem Geiste weiter zu marschieren, die Fahnen hochzuheben zum Marsch ins leuchtende Leben. Kameraden, jetzt zusammengerafft, die letzte Kraft, es bebt das Herz,

treuen und unerschütterlichen Kämpfern unserer Bewegung, wie zu den neu gewonnenen Millionenmassen unserer Arbeiter, stellen Sie das gesunde Element unseres Volkes dar. Sie alle sind gerecht und innerlich anständig geblieben. Millionen von Ihnen kämpfen auch heute in Deutschland bitter und schwer um ihr herrliches, tägliches Brot. Hunderttausende an Bergarbeitern verdienen kaum das Notwendigste zum Leben. Hunderttausende andere waren bereit, ihren Arbeitsplatz mit noch ärmeren Volksgenossen zu teilen. Und sie alle leben dennoch in der Zuversicht und im Glauben an den neuen Staat. Von Millionen schwer arbeitenden und verdienenden Menschen mussten wir Opfer fordern zur Rettung anderer deutscher Lebensstände. Und sie haben die Opfer gegeben. Das Wort deutsche Volksgemeinschaft hat gerade in den ärmsten Tönen unseres Volkes seine erhabenste Verklärung gefunden. Millionen an Frauen, die lieben diesen neuen Staat, opfern, arbeiten und beten für ihn. Sie empfinden in ihrem natürlichen Instinkt seine Mission der Erhaltung unseres Volkes, dem sie selbst in ihren Kindern das lebende Unterpfand gegeben haben. Hunderttausende an Mitgliedern unserer früheren bürgerlichen Gesellschaft, die bemühen sich, im neuen Staat den Weg zum deutschen Volk zu suchen und zu finden. Unzähligen erscheint ein neues Leben erschlossen, der Arbeit und dem ewigen Streben und Ringen ein schöneres Ziel gesteckt. Wer das Glück hat, in dieses Volk hineinzukommen, der wird selbst erfasst und getragen sein von der Welle des grenzenlosen Vertrauens und der durch nichts zu erschütternden Zuversicht, mit der sie alle am neuen Deutschland hängen. Dieser positiven Welt des Deutschtums, der Verkörperung der wirklichen Werte unseres Volkes, steht freilich auch eine kleine negative Welt gegenüber. Am Berg der deutschen Genesung und Erhebung nehmen keinen inneren Anteil. Erstens die kleine Schichte jener internationalen Volksverbrecher, die als Apostel des weltanschaulichen politischen und wirtschaftlichen Kommunismus planmäßig die Völker zersetzen, die Ordnung auflösen und sich bemühen, das Chaos herbeizuführen. Wir sehen die Zeugnisse des Wirkens dieser internationalen Verschwörung um uns. Land auf, Land ab, laufen die Flammen des Aufruhrs über die Völker. Straßentumulte und Barrikadenkämpfe, Massenterror und individualistische Zersetzungspropaganda beunruhigen heute fast alle Länder der Welt. Auch in Deutschland versuchen noch einzelne dieser Narren und Verbrecher immer wieder ihre destruktive Tätigkeit auszuüben. Seit der Überwindung der Kommunistischen Partei erleben wir, wenn auch immer schwächer werden, dennoch einen Versuch nach dem anderen, kommunistische Organisationen von mehr oder minder anarchistischem Charakter zu begründen und arbeiten zu lassen. Ihre Methode ist stets dieselbe. Wenn sie das Los der Gegenwart als unerträglich schildern, reißen sie das kommunistische Paradies der Zukunft und führen praktisch doch nur einen Krieg für die Hölle. Denn die Folgen ihres Sieges in einem Lande wie Deutschland könnten keine anderen als vernichtende sein. Der nationalsozialistische Staat aber wird in seinem Inneren Brand notwendig in einem hundertjährigen Krieg auf die letzten Reste dieser Volksvergiftung und Volksvernarrung ausrotten und vernichten. Die zweite Gruppe der Unzufriedenen besteht in jenen politischen Führern, die durch den 30. Januar ihre Zukunft als erledigt empfinden, ohne sich mit der Unwiderruflichkeit dieser Tatsache abfinden zu können. Eine dritte Gruppe destruktiver Elemente ergibt sich aus jenen Revolutionären, die im Jahre 1918 in ihrem früheren Verhältnis zum Staate erschüttert und entwurzelt worden sind und damit überhaupt jede innere Beziehung zu einer geregelten menschlichen Gesellschaftsordnung verloren haben. Es sind Revolutionäre geworden, die der Revolution als Revolution huldigen und in ihr einen Dauerzustand sehen müssen. Wir alle haben einst unter der furchtbaren Tragik gelitten, dass wir als gehorsame und pflichtgetreue Soldaten plötzlich einer Revolte von Meuterern gegenüberstanden, die es fertig brachten, sich in den Besitz des Staates zu setzen. Jeder von uns war einst erzogen worden in der Achtung der Gesetze, im Respekt vor der Autorität, im Gehorsam gegenüber den von ihr ausgehenden Befehlen und Anordnungen, in der inneren Ergebenheit gegenüber der Repräsentanz des Staates. Nun zwang uns die Revolution der Deserteure und Meuterer die innere Loslösung von diesen Begriffen auf. Nicht den Willen und das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes wollten wir vergewaltigen, sondern nur die Vergewaltiger der Nation verjagen. Für uns war die Revolution, die das zweite Deutschland zertrümmerte, nichts anderes als der gewaltige Geburtsakt, der das Dritte Reich ins Leben rief. Wir wollten wieder einen Staat schaffen, von dem jeder Deutsche in Liebe hängen kann, ein Regiment begründen, wo denn jeder mit Achtung ein Vorzusehen vermag, Gesetze finden, die der Moral unseres Volkes entsprechen, eine Autorität befestigen, der sich jeder Mann in freudigem Gehorsam unterwirft. Ich fahre unter den zahllosen Akten, die ich in der vergangenen Woche durchzulesen verpflichtet war, auf ein Tagebuch studiert mit den Aufzeichnungen eines Mannes, der 1918 auf die Bahn des Widerstandes gegen die Gesetze geworfen wurde und nun in einer Welt lebt, in der das Gesetz an sich zum Widerstand zu reizen scheint. Ein erschütterndes Dokument, ein ununterbrochenes Konspirieren und dauerndes Verschwören, ein Einblick in die Mentalität von Menschen, die ohne es zu ahnen, im Nihilismus ihr letztes Glaubensbekenntnis gefunden haben. Unfähig zu jeder wirklichen Mitarbeit, gewillt, gegen jede Ordnung Stellung zu nehmen, erfüllt vom Hass gegen jede Autorität, findet ihre Unruhe und Unrast nur eine Befriedigung in der dauernden gedanklichen und konspirativen Beschäftigung mit der Zersetzung des jeweils Bestehenden. Viele von ihnen sind in der Frühzeit unseres Kampfes mit uns gegen den vergangenen Staat angerannt. Die meisten von ihnen aber hat schon im Laufe des Kampfes die innere Disziplinlosigkeit von der disziplinierten nationalsozialistischen Bewegung weggeführt. Der letzte Rest schien nach dem 30. Januar ausgeschieden zu sein. Die Verbundenheit mit der nationalsozialistischen Bewegung war in dem Augenblick gelöst, da diese selbst als Staat Objekt ihrer pathologischen Abneigung wurde. Sie sind aus Prinzip Feinde jeder Autorität und daher überhaupt nicht zu bekehren. Leistungen, die den deutschen neuen Staat zu festigen scheinen, erregen ihren erhöhten Hass. Wie denn überhaupt all diesen Oppositionellen auf Grundsatz eines gemeinsam ist. Sie sehen vor sich nicht das deutsche Volk, sondern die ihnen verhasste Institution der Ordnung. Sie erfüllt nicht der Wunsch, dem Volk zu helfen, als vielmehr die trennende Hoffnung, der Regierung möchte ihre Arbeit zur Rettung des Volkes misslingen. Sie sind daher nie bereit, den Segen einer Handlung zuzugeben, als vielmehr erfüllt von dem Willen, aus Prinzip jeden Erfolg zu bestreiten und aus jedem Erfolg die möglichen Fehler und möglichen Schwächen herauszuführen. Diese dritte Gruppe pathologischer Feinde des Staates ist deshalb gefährlich, weil sie für jeden Versuch einer Revolte ein Reservoir williger Hilfskräfte so lange darstellen, als sich nicht auf den Zustand der chaotischen Auseinandersetzung eine Neuordnung herauszukristallisieren beginnt. Ich muss nun aber auch der vierten Gruppe gedenken, die manches Mal vielleicht sogar ungewollt, aber dennoch eine wahrhaft destruktive Tätigkeit ausübt. Es sind nicht jene Menschen, die einer verhältnismäßig kleinen Gesellschaftsschicht angehören, im Nichtstun Zeit und Anlass findet zur mündlichen Berichterstattung über alles das, was geeignet ist, eine ebenso interessante wie wichtige Abwechslung in ihr im Übrigen vollständig belangloses Leben zu bringen. Denn während die überwältigende Zahl der Nation sich in mühevoller Arbeit das tägliche Brot zu verdienen hat, gibt es in verschiedenen Lebensschichten immerhin auch Menschen, deren einzige Tätigkeit es ist, nichts zu tun und sich von diesem Nichtstun dann wieder zu erholen. Je armseliger das Leben einer solchen Drohne ist, umso begieriger wird das aufgegriffen, was dieser Lehre einen interessanten Inhalt geben kann. Persönlicher und politischer Tratsch wird hier begierig aufgefangen und noch begieriger weitergegeben. Da diese Menschen infolge ihres Nichtstuns eine lebendige Beziehung zur Millionenmasse der Nation nicht besitzen, ist ihr Leben abgesteckt durch den Umfang ihres eigenen Lebenskreises. Jedes Geschwätz, das sich in diesen Zirkel verliert, wird wie zwischen zwei Hohlspiegeln immer wieder einander zurückgegeben. Sie sehen, weil ihr eigenes Ich von einer Nichtigkeit erfüllt ist, die sie bei ihresgleichen stets bestätigt finden, die ganze Umwelt davon betroffen. Die Auffassung ihres Kreises verwechseln sie mit der Auffassung aller. Ihre Bedenken, bilden sie sich ein, seien die Sorgen der ganzen Nation. In Wirklichkeit ist dieses Drohnenvölkchen nur ein Staat im Staat, ohne jeden lebendigen Kontakt mit dem Leben, den Empfindungen, Hoffnungen und Sorgen des anderen Volkes. Sie sind aber gefährlich, weil sie förmliche Bazillenträger sind der Unruhe, der Unsicherheit, der Gerüchte, Behauptungen, der Lügen und Verdächtigungen, Verleumdungen und Befürchtungen und so beitragen zur Erzeugung einer allmählichen Nervosität, bei der es am Ende schwer ist, die gegebene Begrenzung im Volke zu erkennen oder zu finden. So wie sie In jedem anderen Volke ihr Unwesen treiben, so auch im Deutschen. Für sie war die nationalsozialistische Revolution genauso ein interessantes Gesprächsthema wie umgekehrt der Kampf der Feinde des nationalsozialistischen Staates gegen diesen. Eines aber ist klar. Die Arbeit des Wiederaufbaus unseres Volkes und dadurch die Arbeit unseres Volkes selbst ist nur möglich, wenn das deutsche Volk in innerer Ruhe, Ordnung und Disziplin seiner Führung folgt und vor allem, wenn es seiner Führung vertraut. Denn nur das Vertrauen und der Glaube an den neuen Staat haben es ermöglicht, die großen Aufgaben in Angriff zu nehmen und zu lösen, die uns die früheren Zeiten gestellt hatten. Wenn auch das nationalsozialistische Regime von Anfang an sich mit diesen verschiedenen Gruppen abfinden musste und auch abgefunden hat, so trat doch seit einigen Monaten eine Stimmung auf, die man endlich nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen konnte. Das erst vereinzelte Geschwätz von einer neuen Revolution, von einer neuen Umwälzung, von einem neuen Aufstand wurde allmählich so intensiv, dass nur eine leichtsinnige Staatsführung darüber hätte hinwegsehen können. Man konnte nicht mehr alles das einfach als dummes Gerede abtun, was in Hunderten und endlich Tausenden von Berichten mündlich und schriftlich darüber einging. Noch vor 3 Monaten war die Parteiführung überzeugt, dass sie sich einfach um das leichtsinnige Geschwätz politischer Reaktionäre, marxistischer Anarchisten oder aller möglichen Müßiggänger handeln würde. Denn jede tatsächliche Unterlage fehle. Mitte März habe ich veranlasst, Vorbereitungen zu treffen für eine neue Propagandawelle. Sie sollte das deutsche Volk gegen den Versuch einer neuen Vergiftung immunisieren. Gleichzeitig damit aber gab ich auch an einzelne der Parteidienststellen den Befehl, den immer wieder auftauchenden Gerüchten einer neuen Revolution nachzugehen und wenn möglich die Quellen dieser Gerüchte aufzufinden. Es ergab sich, dass in den Reihen einiger höherer SA-Führer Tendenzen auftraten, die zu ernstesten Bedenken Anlass geben mussten. Es waren zunächst allgemeine Erscheinungen, deren innere Zusammenhänge nicht ohne weiteres klar waren. Erstens, entgegen meinem ausdrücklichen Befehl und entgegen mir gegebenen Erklärungen durch den früheren Stabschef Röhm, war eine Auffüllung der SA in einem Umfang eingetreten, die die innere Homogenität dieser einzigartigen Organisation gefährden musste. Zweitens, die nationalsozialistische, weltanschauliche Erziehung trat in den erwähnten Bereichen einzelner höherer SA-Dienststellen mehr und mehr zurück. Drittens, das naturgegebene Verhältnis zwischen Partei und SA begann sich langsam zu lockern. Mit einer gewissen Planmäßigkeit konnten Bestrebungen festgestellt werden, die SA von der ihr von mir gestellte Mission mehr und mehr zu entfernen, um sie anderen Aufgaben oder Interessen dienstbar zu machen. Viertens, die Beförderungen zu SA-Führern ließen bei Nachprüfung eine vollständig einseitige Bewertung eines rein äußeren Könnens oder oft auch nur einer vermeintlichen intellektuellen Befähigung erkennen. Die große Zahl ältester und treuester SA-Männer trat immer mehr bei Führerernennungen und Stellenbesetzungen zurück Während der in der Bewegung nicht sonderlich hochgeachtete Jahrgang 1933 eine unverständliche Bevorzugung erfolgte.